Jabba the Cut Beat. Cut von DJ Fellbaum. Rap ist frei sein, Kopf trainieren, pushen oder Bock verlieren, Blackout auf der Bühne oder durchziehen, top agieren, Flussbett oder Badesee, Cocktail oder Blasentee, oft nur karges Land, danach wieder den Rasen mähen, austeilen und einstecken, clean oder mal Weinflecken, oft eine lange Strecke rennen, dann stürzen sich das Bein brechen, Rap bedeutet Herzblut, Base kennt niemals Nerzhut, Typ zeigt nur 8 Klicks, oft tut doch der Schmerz gut, jede Jam dann abgetaucht, Stimme weg, ausgelaucht, jahrelang gekämpft für nix an Top 10 und ausverkauft, Sandstrand oder Schotterpiste, Balsam oder Kopfgefickt. Neuer Track ist ready to run. Oder nur Mottenkiste, Freestyle oder Zeit nehmen bis zum Ende oder heimgehen. Wissen, wo die Wurzeln sind und ich auf einem Bein stehen. Sagen, was man denkt oder schweigen und nur Silberkette. Rastplatz oder Haltebucht, für mich ist Rap eine Pilgerstätte. Ich schmier ab, um mehr Platten zu verkaufen. Plötzlich schiefer Stand, 12 Uhr und ich schreib, um Rap zu bewegen. Raps aus erster Hand, geht viele Methoden. Verschieden wie Tag und Nacht. Magie auf Vinyl, Wortgefecht, verbal geschickt. Protzen und alle Kleid, viele Methoden, sportive Manöver. Verschieden wie Tag und Nacht. Rap ist Mausklick, Blockschrift, Blockkeats, Hausboot. Rock nicht, Topbeat, Bockmist, saugut. Kopfmensch, Bauchtot, Ausstieg, Aufbruch. Gänsehaut, Kopfnuss, Fausthieb, Ausspruch. Traumschloss, Bauschutt, Ausflucht, Einsicht. Bergab, Aufzug, Ausflug, Heimweg. Herzschlag, Bauchschuss, drauflos. Aufgeben, Einkehr und Ausbruch. Rap ist Abfahren, Auspuff, Baupfusch, Glanztat, Aalglatt, Rauputz, ganz hart, taufrisch, lauwarmer Aufguss, Sandsack, Klagemauer, Schlagring und Schaumkuss, holprig bis tanzbar, Blindfisch, Schlaufuchs, Aufgabe, Neubeginn, Mittel zum Ausdruck, Staubschicht, neuer Wind, Blindlings und Tauchruck, V-Liga, Couchmove, Filter für Output, ganz klar, nur Affen, schmier ab, um mehr Platten zu verkaufen, Mütze schief, Verstand, 12 Uhr und ich schreib, um Rap zu bewegen. Raps aus erster Hand, geht viele Methoden. Verschieden wie Tag und Nacht. Magie auf Vinyl, Wortgefecht, verbal geschickt. Protzen und alle Zeit, viele Methoden. Sportive Manöver, verschieden wie Tag und Nacht. Falsche Fratzen, echte Gesichter, schwarz-weiße Phrasen, quietschbunte Bilder,